Wenn die Leute der Schrift nur glaubten und gottesfürchtig wären, würden wir ihnen wahrlich ihre bösen Taten tilgen und sie wahrlich in die Gärten der Wonne eingehen lassen.